Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung fanden in Rumänien, Singapur, China, Thailand, Guinea, Nigeria und Algerien die Bücher- und Fotoausstellung und die Filmvorführungen der DIVJK statt. In den Ausstellungshallen waren die Fotos von den unsterblichen Verdiensten von Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Ausgestellt waren die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher und die Fotos über die DIVJK, die stets rapide Fortschritte macht. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme »Wie das Volk besingt den Staatsführer« gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen der betreffenden Länder teil.